sie bloß, sie bloß immer im Bett. Und ich bin alles Bett. Ringe, ringe, Rose, da hinten, die bloß, sie bloß immer im Bett. Scheißen die Hose, die Mädchen scheißen direkt, dann fliegen wir alle.